Kapitel 9, Fässer unverzollt. Am Tag nach der Schlacht mit den Spinnen machten Bilbo und die Zwerge eine letzte verzweifelte Anstrengung, einen Weg hinauszufinden, ehe sie vor Hunger und Durst umkamen. Sie standen auf und taumelten in die Richtung, die 8 von 13 für diejenige hielten, in der ihr Pfad lag. Aber sie fanden nie heraus, ob sie recht hatten. Nochmals wurde einer der blassen Waldtage von tiefschwarzer Nacht abgelöst. Da sprang plötzlich ringsum ein Lichtschein von vielen Fackeln wie hunderte von roten Sternen auf. Waldelben mit Bogen und Pfeil rannten auf sie zu und geboten den Zwergen Halt. An einen Kampf war nicht zu denken, selbst wenn die Zwerge nicht in einem solch elenden Zustand gewesen wären. Sie waren sogar froh, dass sie gefangen genommen wurden. Ihre kleinen Messer, die einzigen Waffen, die sie besaßen, hätten ihnen nichts genützt. Gegen Elbenpfeile, die das Auge eines Vogels im Dunkeln treffen, war Widerstand sinnlos. So hielten sie auf der Stelle an, setzten sich und warteten, alle außer Bilbo, der seinen Ring ansteckte und sich rasch seitwärts in die Büsche schlug. Auf diese Weise zählten die Elben nie den Hobbit mit, als sie die Zwerge zu einer langen Reihe zusammenbanden und sie abzählten. Auch hörten sie nicht, wie er hinter ihrem Fackelschein hertrottete, als sie ihre Gefangenen in den Wald abführten. Jedem Zwerg waren die Augen verbunden, aber das machte keinen großen Unterschied, denn selbst Bilbo, dem die Augen nicht verbunden waren, konnte nicht herausfinden, wohin sie gingen. Und weder er noch die anderen wussten, von wo sie aufgebrochen waren. Bilbo hatte genug damit zu tun, die Fackeln nicht aus den Augen zu verlieren, denn die Elben ließen die kranken, müden Zwerge, so schnell es nur eben ging, vor sich hertraben. Der König hatte Eile geboten. Plötzlich hielten die Fackeln an. Der Hobbit hatte gerade noch Zeit, sie einzuholen, dann überquerten sie eine Brücke. Es war die Brücke über den Fluss hin zum Tor des Königspalastes. Das Wasser floss dunkel und schnell und mit mächtigem Rauschen unter ihnen dahin, und auf der anderen Seite waren die Türflügel einer gewaltigen Höhle zu sehen, die in einen steilen, baumbestandenen Hang führte. Große Buchen kamen bis zum Ufer herab und tauchten ihre Wurzeln in den Strom. Über diese Brücke stießen die Elben ihre Gefangenen, aber Bilbo zögerte. Er schätzte den Anblick von Höhleneingängen nicht, und so musste er seinen ganzen Mut zusammennehmen, um seine Freunde nicht im Stich zu lassen. Gerade noch rechtzeitig preschte er hinter den letzten Elben her, ehe die großen Torflügel schallend hinter ihm ins Schloss fielen. Die Gänge im Inneren waren von rotem Fackellicht erhellt, und die Elbenwache sang beim Marsch durch die sich windenden, einander kreuzenden und hallenden Wege. Sie waren anders beschaffen als die Stollen der Orkstadt. Sie waren schmaler, lagen weniger tief unter der Erde, und es wehte ein reiner Luftstrom darin. In einer großen Halle, deren Pfeiler aus Fels gehauen waren, saß der Elbenkönig auf einem reich geschnitzten Stuhl. Auf seinem Haupt trug er eine Krone aus Beeren und rotem Laub, denn der Herbst war gekommen. Im Frühling trug er eine Waldblumenkrone und in seiner Hand ruhte ein geschnitztes Eichenzepter. Die Gefangenen wurden vor ihn geführt, und obgleich er sie grimmig anblickte, befahl er seinen Leuten, die Fesseln zu lösen, denn die Zwerge sahen zerlumpt und elend aus. Außerdem brauchen sie hier drinnen keine Fesseln, fügte er hinzu, durch die verwunschenen Tore kann keiner entkommen, der einmal hier hereingebracht wurde. Lange und eingehend verhörte er die Zwerge über ihre Absichten, was sie planten und woher sie kamen. Aber er erfuhr nicht mehr von ihnen als von Thorin. Sie waren mürrisch und wütend und beabsichtigten gar nicht erst höflich zu sein. »Was haben wir denn verbrochen, o König?«, fragte Balin, der jetzt der Älteste unter ihnen war. »Ist es ein Verbrechen, wenn man sich im Wald verirrt, hungrig und durstig ist und von den Spinnen überfallen wird? Sind die Spinnen eure Haustiere oder Schoßhündchen, dass ihr wütend werdet, wenn ein paar von ihnen umgekommen sind?« Eine solche Frage machte den König natürlich nur noch wütender, und er antwortete, »Es ist ein Verbrechen, ohne meine Erlaubnis in meinem Reich umherzustromern. Habt ihr vergessen, wo ihr wart? Habt ihr nicht den Weg benutzt, den mein Volk geschlagen hat? Habt ihr meine Leute nicht dreimal im Wald verfolgt und belästigt? Habt ihr nicht die Spinnen mit eurem Geschrei und Getobe aufgebracht? Nach all diesen Friedensbrüchen habe ich wohl ein Recht zu wissen, was euch hierher führt. Und wenn ihr es mir jetzt nicht sagen wollt, halte ich euch gefangen, bis ihr Sitte und Anstand gelernt habt.« Dann befahl er, jeden Zwerg in eine Einzelzelle zu sperren und jedem Essen und Trinken zu geben. Aber keiner solle die Erlaubnis haben, die Schwelle seines kleinen Gefängnisses zu überschreiten, bis einer von ihnen willens sei, ihm zu berichten, was er zu hören wünschte. Aber er erzählte ihnen nicht, dass er Thorin gefangen hielt. Es war Bilbo, der es herausfand. Der arme Mr. Beutlin. Es war eine lange, mühselige Zeit, die er hier ganz allein verbrachte, immer verborgen. Niemals wagte er, den Ring abzunehmen. Kaum, dass er ein Auge Schlaf riskierte, und auch dann musste er sich die dunkelsten und abgelegensten Winkel suchen, die überhaupt zu finden waren. Um sich zu beschäftigen, begann er, durch den ganzen Königspalast zu wandern. Zauber verschloss die Tore, aber zuweilen, wenn er flink genug war, konnte er hinauswischen. Von Zeit zu Zeit nämlich ritten Gruppen von Waldelben zur Jagd aus, manchmal mit ihrem König an der Spitze, oder sie gingen anderen Geschäften in den Wäldern oder in den Ländern im Osten nach. Wenn Bilbo dann sehr behend war, konnte er dicht hinter ihnen hinausschlüpfen, obgleich das gefährlich war. Mehr als einmal wäre er beinahe von den Torflügeln erwischt worden, wenn sie hinter den letzten Elben zusammenkrachten. Aber wegen seines Schattens wagte er es nicht, sich unter sie zu mischen, obgleich sein Schatten im Fackelschein nur blass und undeutlich war. Auch hatte er Furcht, dass jemand ihn anrempelte und er auf diese Weise entdeckt wurde. Und wenn er wirklich hinausging, was nicht sehr oft geschah, so war auch dies eine missliche Sache. Die Zwerge wollte er nicht verlassen und im Übrigen hätte er sowieso nicht gewusst, wohin er ohne sie gehen sollte. Bei den jagenden Elben konnte er nicht die ganze Zeit mithalten und so entdeckte er niemals die Wege hinaus aus dem Wald. Es blieb ihm also nichts anderes übrig, als verlassen durch den Wald zu streuen. Immer musste er fürchten, dass er sich verirrte, bis ihm ein Glücksfall die Rückkehr erlaubte. Außerdem litt er draußen Hunger, denn er war kein Jäger. Aber im Innern der Höhle konnte er immerhin sein Leben dadurch fristen, dass er etwas Essbares aus der Vorratskammer oder vom Tisch stahl, wenn gerade niemand anwesend war. »Ich komme mir wie ein Einbrecher vor, der nicht mehr ausbrechen kann«, dachte er. »Ich muss elend weiter einbrechen, immer im selben Haus, Tag für Tag. Das ist das dümmste und ödeste Kapitel bei diesem ganzen verrückten, mühsamen, unerfreulichen Abenteuer. Ich wünschte, ich wäre daheim in meiner Hobbithöhle, unter der brennenden Lampe und dem warmen Kamin. Oft wünschte er auch, dass er dem Zauberer hätte eine Botschaft senden können, aber das war natürlich ganz unmöglich.« Und bald wurde es ihm klar, dass, wenn überhaupt etwas getan werden konnte, es ganz allein und ohne Hilfe von Mr. Beutlin getan werden musste. Schließlich gelang es Bilbo, nachdem er sich ein oder zwei Wochen im Verborgenen herumgedrückt, die Wachen beobachtet, ihn nachgespürt und jeden sich bietenden Glücksfall wahrgenommen hatte, herauszufinden, wo jeder Zwerg gefangen saß. An den unterschiedlichsten Stellen des Palastes entdeckte er die 12 Zellen und nach einer Weile kannte er auch die Wege dorthin sehr gut. Wie groß aber war seine Überraschung, als er eines Tages einige Wachen belauschte und heraushörte, dass da noch ein anderer Zwerg im Gefängnis saß, und zwar an einem besonders tiefen Platz. Er erriet natürlich sofort, dass es sich um Thorin handeln müsse, und nach einer Weile fand er, dass seine Vermutung richtig war. Schließlich konnte er nach großen Schwierigkeiten, als niemand in der Nähe war, sich an ihn heranmachen und ein Wort mit dem Führer der Zwerge wechseln. Thorin war zu elend, um länger mit seinem Missgeschick zu hadern. Ja, er hatte es sich schon überlegt und wollte dem König alles über den Drachen und die Suche nach dem Schatz erzählen, und das zeigt, wie kleinmütig er geworden war. Da hörte er Bilbos leise Stimme am Schlüsselloch. Zuerst traute er seinen Ohren nicht. Aber dann kam er zu der Überzeugung, dass er sich nicht getäuscht haben konnte. Er ging zur Tür und hatte eine lange, gewisperte Unterredung mit dem Hobbit auf der anderen Seite. So konnte Bilbo Thorins Botschaft heimlich jedem einzelnen der gefangenen Zwerge übermitteln. Er erzählte ihnen, dass Thorin, ihr Führer, nicht weit weg, ebenfalls in einem Kerker saß und dass keiner Auftrag und Zweck der Unternehmung an den König verraten dürfe, jedenfalls nicht, ehe Thorin Weisung gab. Thorins Herz schlug wieder höher, als er erfuhr, wie der Hobbit seine Gefährten aus den Fängen der Spinnen errettet hatte. Aufs Neue war er entschlossen, sich nicht beim Elbenkönig loszukaufen, indem er ihm einen Anteil am Schatz versprach, ehe nicht jede Hoffnung auf Flucht zunichte war. Genau genommen hieß das, ehe der bemerkenswerte Mr. Unsichtbarer Beutlin, von dem er allmählich eine sehr hohe Meinung bekam, nicht aufgab, weil ihm nichts Gescheites mehr einfiel. Alle Zwerge stimmten zu, als sie die Botschaft erhielten. Jeder glaubte, der eigene Schatzanteil, den man schon als Eigentum ansah, trotz der Klemme, in der sie saßen, und trotz des unbesiegbaren Drachens, würde bedenklich leiden, wenn die Waldelben etwas davon forderten. Und so vertrauten sie Bilbo. Und das war genau das, was Gandalf vorausgesagt hatte. Vielleicht war dies auch einer der Gründe gewesen, weshalb er fortgegangen und sie verlassen hatte. Bilbo indessen war in keiner Weise so hoffnungsvoll wie die Zwerge. Er hatte es gar nicht gern, wenn jemand sich auf ihn verließ, und er wünschte herzlich, der Zauberer stünde ihm zur Seite. Aber da war nichts zu machen. Wahrscheinlich lag der ganze unheimliche Nachtwald zwischen ihnen. Er saß und dachte und sein Kopf zerplatzte fast dabei. Aber es kam kein erleuchtender Gedanke. Ein Ring, der unsichtbar macht, ist eine feine Sache, aber unter 14 war er nicht viel wert. Und doch konnte Bilbo, wie ihr natürlich schon erraten habt, am Ende doch noch seine Freunde retten. Und das geschah folgendermaßen. Als Bilbo eines Tages herumschnüffelte, machte er eine spannende Entdeckung. Die großen Tore waren nicht der einzige Eingang zu den Höhlen. Ein Wasserlauf strömte unter den tiefsten Bezirken des Palastes dahin und vereinigte sich mit dem Nachtwaldfluss. Und zwar ein wenig weiter ostwärts, jenseits des Steilhanges, in den der Haupteingang führte. Wo der unterirdische Fluss den Berg verließ, kam das Felsdach bis dicht auf den Wasserspiegel herab. An dieser Stelle konnte ein Fallgitter hinab in das Flussbett gelassen werden, so dass niemand auf diesem Weg herein oder hinaus gelangen konnte. Dieses Fallgatter jedoch stand nicht selten offen, denn es wurde in beide Richtungen viel benutzt. Wer von draußen hier hereinkam, befand sich in einem finsteren, roh geschlagenen Tunnel, der mitten ins Herz des Berges führte. Aber an einer Stelle, wo dieser Tunnel unter den Höhlen entlang führte, hatte man das Felsdach gesprengt und mit großen, eichenen Falltüren versehen. Sie führten in die königlichen Keller. Da standen Fässer, Fässer und abermals Fässer, denn die Waldelben und besonders ihr König waren ganz versessen auf Wein, obgleich in dieser Gegend keine einzige Rebe wuchs. Der Wein wurde, wie viele andere Güter, weither von ihren Verwandten im Süden gebracht, oder auch aus fernen Ländern aus den Weinbergen der Menschen. Als Bilbo sich hinter den Fässern verbarg, entdeckte er die Falltüren und ihren Verwendungszweck, und als er dort lauerte, belauschte er die königlichen Diener und erfuhr, wie Wein und andere Güter die Flüsse herauf oder auch übers Land bis zum Langen See kamen. Dort schien es noch eine Stadt der Menschen zu geben. Sie war auf Pfahlwerk draußen im Wasser erbaut, eine Schutzmaßnahme gegen Feinde aller Art und besonders gegen den Drachen im Berg. Von dieser Seestadt aus wurden die Fässer den Nachtwaldfluss heraufgebracht. Oft waren sie zu mächtigen Flößen zusammengebunden, die den Strom hinauf gerudert oder gestarkt wurden. Manchmal wurden sie auch auf flache Boote verladen. Die Elben wiederum warfen die leeren Fässer durch die Falltüren, dann öffneten sie die Gatter und hinaus tanzten die Fässer auf dem Rücken des Flusses, bis die Strömung sie weit stromhinab bis zu jener Stelle trug, wo am Ostsaum des Nachtwaldes das Ufer scharf vorsprang. Dort wurden sie gesammelt, zusammengebunden und zurück zur Seestadt geflößt, die im Langen See gleich an der Mündung des Nachtwaldflusses lag. Eine geraume Zeit saß Bilbo hinter seinem Fass und dachte über das Fallgatter nach und überlegte, ob es seinen Freunden zur Flucht verhelfen könnte. Schließlich sah er die Anfänge eines tollkühnen Planes vor sich. Das Abendessen war gerade den Gefangenen in die Zellen gebracht worden. Dunkel klang der Schritt der Wachen die Gänge hinab. Sie hatten die Fackeln mitgenommen und ließen alles in tiefer Finsternis zurück. Dann hörte Bilbo, wie der Kellermeister dem Befehlshaber der Wache Gute Nacht sagte. »Jetzt kommst du mit«, sagte er, »und versuchst den neuen Wein, der gerade eingetroffen ist. Heute Nacht habe ich viel zu tun, denn ich muss den Keller von den leeren Fässern räumen. Doch damit die Arbeit besser von der Hand geht, wollen wir erst einmal kräftig einen trinken.« »Sehr gut«, entgegnete der Befehlshaber der Wache lachend. »Ich werde gern mithalten und probieren, ob der Wein nicht für die königliche Tafel wirklich der richtige ist. Heute Nacht ist ein Fest, und da kann man kein schlechtes Zeug hinaufschicken.« Als Bilbo das hörte, wurde er ganz aufgeregt, denn er sah, dass das Glück mit ihm war und dass er jetzt die Möglichkeit hatte, seinen verzweifelten Plan auszuführen. Er folgte den beiden Elben, bis sie in einen kleinen Keller eintraten und sich an einem Tisch niederließen, auf dem zwei dicke Boxbeutel standen. Bald fingen sie an zu trinken und fröhlich zu lachen. Bilbo hatte ein ganz besonderes Glück, denn es muss schon ein sehr starker Wein gewesen sein, der Waldelben schläfrig macht. Aber dieser Wein, so schien es, war eine berauschend zu Kopf steigende Lese aus den großen Gärten von Dorvignon und nicht für des Königs Soldaten und Diener bestimmt, sondern einzig und allein für den König selbst und außerdem für kleinere Karaffen und nicht für des Kellermeisters großen Krug. Sehr bald sank dem Wachhabenden der Kopf vornüber. Er legte ihn auf die Tischplatte und fiel in Schlaf. Der Kellermeister jedoch, der es nicht zu merken schien, fuhr noch eine Zeit lang fort, mit sich selbst zu reden und zu lachen. Aber bald fiel auch ihm der Kopf auf den Tisch und er schlief ein und schnarchte neben seinen Freund. Da kroch der Hobbit hinein. Es dauerte gar nicht lange und der Wachhabende hatte keine Schlüssel mehr, aber Bilbo trabte, so schnell er nur konnte, die Gänge hinunter zu den Zellen. Der große Bund war sehr schwer für seine Arme und das Herz schlug ihm bis zum Hals, trotz des Ringes, denn er konnte nicht verhindern, dass die Schlüssel dann und wann mit einem lauten Kling oder Klang aneinander schlugen. Und das jagte ihm jedes Mal einen Schauer über den Rücken. Zuerst schloss er Balins Tür auf. Kaum war der Zwerg draußen, so schloss er wieder sorgfältig ab. Balin war höchst überrascht, das könnt ihr euch denken. Und so froh war er, aus seinem jämmerlichen kleinen Felsenkerker herauszukommen, wollte er doch gleich stehen bleiben und Fragen stellen und genau wissen, was Bilbo vorhat und noch eine Menge mehr. »Keine Zeit jetzt«, sagte der Hobbit, »folgt mir nur, wir müssen zusammenbleiben und dürfen uns auf keinen Fall voneinander trennen. Alle müssen entkommen oder keiner, und dies ist unsere letzte Chance. Wenn wir erwischt werden, dann mag der liebe Himmel wissen, wohin euch der König als nächstes steckt, mit Ketten an den Händen und an den Füßen noch obendrein, vermute ich. Redet nicht, seid vernünftig.« Dann ging er weiter von Tür zu Tür, bis sein Gefolge auf 12 angewachsen war, von denen keiner sich sehr geschickt anstellte, was natürlich mit der Finsternis und der langen Gefangenschaft zusammenhing. Bilbos Herz drohte jedes Mal zu zerspringen, wenn sie sich gegenseitig im Dunkeln anrempelten, wenn sie sich anbrummten oder miteinander flüsterten. »Zum Henker mit diesem Zwergenspektakel«, sagte er zu sich selbst. Aber alles ging gut und sie trafen auf keine Wache. Schließlich war in dieser Nacht in den Wäldern und in den oberen Hallen ein großes Herbstfest im Gange. Fast das gesamte Volk des Königs vergnügte sich dort. Nach vielem Umhertappen erreichten sie weit unten im tiefsten Höhlenbereich und glücklicherweise dicht bei den Kellern Thorins Verlies. »Donnerwetter«, sagte Thorin, als Bilbo ihm zuraunte, herauszukommen und sich wieder mit seinen Freunden zu vereinen. »Gandalf sprach die Wahrheit, wie gewöhnlich. Ihr seid ein prächtiger Meisterdieb, scheint mir, wenn es soweit ist. Wir sind euch auf ewig zu Dank verbunden, was auch immer noch geschehen wird. Aber was geschieht jetzt?« Es war Zeit, seinen Plan zu erklären, soweit Bilbo es überhaupt konnte. Aber er war keineswegs sicher, wie die Zwerge ihn aufnehmen würden. Und in der Tat, seine Befürchtungen waren berechtigt, denn mit einem solchen Gedanken mochten die Zwerge sich nicht im geringsten befreunden. Trotz der Gefahr fingen sie laut zu murren an. »Wir werden zerquetscht und in Stücke gehäckselt und ersäuft werden obendrein«, murrten sie. »Wir dachten, euch wäre etwas Vernünftiges eingefallen, als ihr euch die Schlüssel beschafftet. Aber dies ist eine verrückte Geschichte.« »Auch gut«, sagte Bilbo niedergeschlagen und ziemlich verärgert. »Kommt zurück in eure hübschen Zellen, ich sperre euch alle wieder ein und ihr könnt bequem darin sitzen und einen besseren Plan ausdenken. Aber ich werde vermutlich nie wieder an die Schlüssel kommen, selbst wenn ich noch einmal die Neigung verspüren sollte, es zu versuchen.« Das war zu viel für sie und sie schwiegen augenblicksstill. Am Ende mussten sie also doch tun, was Bilbo ihnen vorschlug, denn es war offensichtlich unmöglich, einen Weg durch die oberen Hallen zu suchen oder sich einen durch die großen Tore zu bahnen, die am Ende durch Zauber verschlossen waren. Und wenn sie nicht aufgegriffen werden wollten, so mussten sie die Nagelei in den Gängen aufgeben. Sie folgten also dem Hobbit und krochen in die tiefsten Keller. Sie kamen auch an der Tür vorbei, hinter der der Wachhabende und der Kellermeister zu sehen waren. Die beiden schnarchten noch immer mit einem glücklichen Lächeln auf dem Gesicht. Der Wein von Dorvignon bringt tiefe und angenehme Träume. Am nächsten Tag würde wohl der Befehlshaber der Wache anders dreinschauen, wenn auch der gutmütige Bilbo, ehe sie weiterzogen, sich hineinstahl und ihm die Schlüssel wieder an den Gürtel hängte. Das wird ihm einen Teil des Ärgers ersparen, der ihm ohne Frage bevorsteht, sagte Mr. Boynton zu sich selbst. Er war kein schlechter Kerl und geradezu höflich zu seinen Gefangenen. Es wird sie sowieso ganz schön aus der Fassung bringen. Sie werden glauben, dass wir einen sehr starken Zauber besitzen, mit dem wir durch all diese verschlossenen Türen hindurchgehen und verschwinden können. Ja, aber wir müssen uns mächtig beeilen, damit überhaupt etwas daraus wird. Balin wurde beauftragt, den Befehlshaber der Wache und den Kellermeister im Auge zu behalten und sofort Warnzeichen zu geben, wenn sie sich rührten. Die anderen schlichen in den benachbarten Keller mit den Falltüren. Da war wenig Zeit zu verlieren. Wie Bilbo wohl wusste, würde es nicht lange dauern, bis einige Elben den Auftrag erhielten, hinunterzusteigen und dem Kellermeister zu helfen, die leeren Fässer durch die Türen in den Strom zu werfen. Die Fässer standen schon reihenweise in der Mitte und warteten bloß darauf, hinuntergestoßen zu werden. Es waren einige Weinfässer dabei. Aber die waren schlecht zu gebrauchen, denn sie konnten nur schwer an einem Ende geöffnet werden, ohne dass es eine Menge Lärm gab. Außerdem konnten sie nicht so leicht wieder sicher verschlossen werden. Aber da standen noch mehr Fässer in der Reihe, die Butter, Äpfel und alles mögliche andere in den Königspalast gebracht hatten. Bald hatten sie 13 zusammen, die geräumig genug für einen Zwerg waren. Einige waren sogar zu geräumig. Als sie hineinkletterten, dachten die Zwerge angstvoll an das Schütteln und Rumpeln, das sie drinnen erleben sollten, obgleich Bilbo sein Bestes tat, um Stroh und anderes Zeug zu finden. Er wollte jeden so ordentlich verpacken, wie es in der kurzen Zeit nur eben möglich war. Schließlich waren 12 Zwerge verstaut. Thorin hatte viel Verdruss gemacht. Er drehte und wand sich in seinem Fass und knurrte wie ein großer Kettenhund in einer viel zu kleinen Hütte, während Balin, der zuletzt an die Reihe kam, Theater wegen der Luftlöcher machte. Er behauptete zu ersticken, noch ehe der Deckel drauf war. Bilbo hatte getan, was er konnte. Er hatte die Löcher in den Seiten abgedichtet und die Deckel so sicher wie nur möglich eingesetzt. Und jetzt blieb er allein zurück, rannte umher, legte letzte Hand an die Verpackung und hoffte gegen alle Vernunft, dass sein Plan nicht entdeckt würde. Nicht einen Augenblick zu früh war Bilbo fertig geworden. Höchstens 1 oder 2 Minuten, nachdem er Balins Deckel aufgesetzt hatte, kamen Stimmen näher, war Fackelschein im Gang zu sehen. Mehrere Elben eilten lachend und schwatzend in die Keller und trällerten ein paar Liedfetzen. Sie hatten ein fröhliches Fest in der Halle verlassen und wollten, so schnell es ging, dorthin wieder zurückkehren. »Wo ist der alte Galion, unser Kellermeister?« rief einer. »Ich habe ihn heute Nacht nicht an den Tischen gesehen. Er sollte doch hier sein und uns zeigen, was zu tun ist.« »Wenn dieser alte Bummelland sich verspätet, dann werde ich ihm ordentlich die Meinung geigen,« sagte ein anderer ärgerlich. »Ich habe keine Lust, meine Zeit hier zu verschwenden.« »Ha!« hörte man es plötzlich lachen. »Da hängt der alte Gauner mit dem Kinn überm Krug. Er hat sein eigenes Fest mit seinem Freund, dem Befehlshaber, gefeiert.« »Schüttelt ihn, rüttelt ihn«, riefen die anderen ungeduldig. Aber Galion gefiel es gar nicht, geschüttelt und gerüttelt und obendrein noch ausgelacht zu werden. »Warum kommt ihr so spät?« brummte er. »Hier sitze ich und warte, während ihr da oben trinkt und euren Spaß habt und eure Pflicht darüber vergesst. Kein Wunder, wenn ich vor Müdigkeit eingeschlafen bin.« »Kein Wunder«, entgegneten sie, »nein, der Krug neben euch erklärt alles viel besser. Kommt, gebt uns eine Kostprobe von eurem Schlafmittel, ehe wir über die Arbeit herfallen.« »Den Gefängnisaufseher braucht ihr nicht mehr zu wecken, der hat seinen Teil, wie es scheint.« Dann tranken sie eine Runde und wurden plötzlich mächtig fröhlich. Aber ihren Verstand verloren sie doch nicht. »Galion«, schrien einige, »ihr habt euer Zechgelage offenbar schon recht früh angefangen. Euer Grips war benebelt. Da stecken ja volle Fässer zwischen den leeren. Einige sind viel schwerer.« »Macht weiter«, knurrte der Kellermeister, »nichts ist schwerer. Nur eure Arme sind bei der Sauferei schwerer geworden. Diese Fässer hier müssen weg und keine anderen. Tut, was ich sage.« »Gut, schon gut«, antworteten sie und rollten die Fässer zur offenen Falltür. »Es kommt ja auf euren Kopf, wenn des Königs volle Butterfässer und seine besten Weine in den Fluss geschmissen werden, damit die Seemenschen sich auch ein billiges Fest machen können.« Roll, roll, roll und roll, roll was leer und roll was voll, rumst und plumpst den Schacht hinunter, Fass zum Fass, das schwappt so munter. So sangen sie, als zuerst ein Fass und dann ein anderes zur dunklen Öffnung rumpelte und einige Fuß tief in das kalte Wasser gestoßen wurde. Einige Fässer waren wirklich leer, andere hübsch mit einem Zwerg ausgestopft. Aber hinunter sausten sie alle, eins nach dem anderen. Mit viel Gekrach und Gebumse stürzten sie aufeinander, klatschten ins Wasser, stießen gegen die Tunnelwände und sausten mit der Strömung davon. Erst in diesem Augenblick bemerkte Bilbo den schwachen Punkt in seinem Plan. Vielleicht habt ihr ihn schon eine ganze Weile vorher entdeckt und Bilbo ausgelacht, aber ich vermute, er hätte es an seiner Stelle nicht besser gemacht. Bilbo saß weder in einem Fass, noch war jemand da, der ihn hätte einpacken können, selbst wenn die Möglichkeit bestanden hätte. Es sah also ganz danach aus, als würde Bilbo diesmal seine Freunde verlieren, die mittlerweile fast alle durch die dunkle Falltür verschwunden waren. Als würde er ein für allemal zurückbleiben und müsste wie ein ewiger Meisterdieb in den Elbenhöhlen auf immer sein Leben fristen. Denn selbst wenn er oben durch die Haupttore einmal entkommen konnte, so hätte ihn nur ein außerordentlicher Glücksfall wieder mit den Zwergen zusammengeführt. Bilbo kannte den Landweg nicht, der zum Sammelplatz der Fässer führte. Er sorgte sich, was in aller Welt ohne ihn mit den Zwergen geschehen würde, denn er hatte noch keine Zeit gefunden, ihnen alles zu erklären, was er erfahren hatte oder was er zu tun für richtig hielt, wenn sie erst einmal den Wald hinter sich hatten. Während ihm all diese Gedanken durch den Kopf schossen, stimmten die Elben, die sehr lustig waren, am Stromtor ein Lied an. Einige waren schon dabei, an den Tauen zu ziehen, die das Fallgatter hochhoben, damit die Fässer, sobald sie antrieben, gleich hinausschwimmen konnten. Rasch den schnellen Strom und weit heim, wie ihr gekommen seid, treibt aus dunklem Felsengang, lasset Berg und Elben sang, lasst den Wald, der schwarz und schwer, kommt von West und Norden her, grüßt den letzten Wildnisbaum, spürt den Nachtwind dort am Saum, rau aus Ost entgegenwehen, hört das Schilf am Ufer gehen, hört die Dommel, spürt das Moor, schickt es seine Nebel vor, wie es braut und Nacht um Nacht an den bleichen Tümpeln wacht, folgt dem hohen Sternengang, höret der Planetenklang. Und wenn Frühtau fällt ins Land, wandert weiter, über Sand, über Kiesel, über Stein, treibt in Fall und Schnellen ein, weit nach Süd und weit in der Sonne Heiterkeit, heim zu Weide, Gras und Wind, grüßt mit großem Horn das Rind, grüßt die Herden, grünes Land und der großen Gärtenrand, Hügelhänge, Beerenstrauch, Blumenfrüchte, Bienen auch. Und der Sonne Heiterkeit, weit nach Süd und weit heim, wie ihr gekommen seid. Und damit wurde das allerletzte Fass zu den Falltüren gerollt, voll Verzweiflung, und weil er einfach nicht wusste, was er sonst tun sollte, klammerte der arme kleine Bilbo sich an dieses letzte Fass und wurde mit ihm über den Rand gestoßen. Rums, da stürzte er ins Wasser hinab und patsch, da klatschte er in den eisigen Strom und das Fass tanzte ihm über den Kopf. Spuckend tauchte Bilbo wieder auf und klammerte sich wie eine Ratte ans Holz. Aber allen Anstrengungen zum Trotz gelang es ihm nicht, hinaufzuklettern. Jedes Mal, wenn er es versuchte, rollte das Fass herum und drückte ihn unters Wasser. Es war eines von den wirklich leeren Fässern und deshalb schwamm es leicht wie ein Kork. Bilbos Ohren waren voll Wasser, aber er konnte die Elben oben im Keller noch singen hören. Da fielen auf einmal krachend die Falltüren zu und die Stimmen starben hinweg. Ganz allein trieb Bilbo in dem eiskalten Wasser des dunklen Tunnels dahin, denn Freunde, die in Fässer verpackt sind, kann man in einem solchen Fall ja nicht mitzählen. Sehr bald tauchte ein grauer Fleck voraus in der Finsternis auf. Bilbo hörte das Knirschen des sich hebenden Fallgatters und schon befand er sich in der Mitte hopsender, bumsender Massen von Fässern, die eines nach dem anderen unter dem Felstor hinaus in den offenen Strom schwammen. Bilbo hatte mehr als genug zu tun, um nicht in Stücke zerrieben oder zermalmt zu werden, aber schließlich geriet die rumpelnde Gesellschaft in Bewegung und ein Fass nach dem anderen glitt unter dem Felsbogen ins Freie und trieb davon. Da erkannte er, dass es übel um ihn bestellt gewesen wäre, hätte er jetzt rittlings auf dem Fass gesessen, denn selbst für einen Hobbit blieb kein Platz mehr unter dem plötzlich sehr niedrigen Felsdach des Stromtores. So trieben sie hinaus und unter den herabhängenden Ästen der Bäume dahin, die beide Ufer säumten. Bilbo fragte sich, wie es seinen Freunden wohl gehen mochte und ob sie in ihren Fässern schon in eingedrungenem Wasser saßen. Einige Fässer trieben sehr tief liegend an ihm vorbei, er vermutete, dass Zwerge darin waren. Hoffentlich habe ich die Deckel dicht genug eingesetzt, dachte er. aber es dauerte nicht lange, da hatte er mit sich selbst genug zu tun und ließ die Zwerge Zwerge sein. Er konnte gerade seinen Kopf über Wasser halten, die Kälte schüttelte ihn und er fürchtete schon, elendig sterben zu müssen, ehe das Glück sich wandte. Wie lange konnte er sich festhalten? Und Bilbo überlegte, ob er es wagen sollte, loszulassen und zum Ufer zu schwimmen. Aber das Glück wandte sich ihm bald wieder zu. Die Strudel zogen einige Fässer dicht ans Ufer und dort hingen sie für eine Weile an einer im Wasser verborgenen Wurzel fest. Bilbo nahm die Gelegenheit wahr und während sein Fass hübsch festgekeilt war, kletterte er hinauf. Er krabbelte wie eine halb ertrunkene Ratte aufs Fass und oben legte er sich bäuchlings hin, um das Gleichgewicht besser zu halten. Der Wind wehte zwar kalt, aber das war immer noch besser, als Wasser zu schlucken. Bilbo hoffte nur, er würde nicht plötzlich herunterrollen, wenn die Reise wieder weiterging. Nach kurzer Zeit machten die Fässer sich frei, drehten und wirbelten mit der Uferströmung davon und trieben in die Mitte hinaus. Da fand Bilbo heraus, dass es tatsächlich so schwierig war, sich oben zu halten, wie er befürchtet hatte. Immerhin, er schaffte es, obgleich es eine elende Plackerei war. Glücklicherweise war Bilbo ziemlich leicht und das Fass war eins von der dicken, bauchigen Sorte. Und da es außerdem leck war, hatte es Wasser gezogen. Jedenfalls war ihm zumute, als ob er versuchen wollte, ohne Zaum und Steigbügel auf einem breitrückigen Pony zu reiten, das dauernd bestrebt war, sich im Gras zu wälzen. So trieb Mr. Beutlin schließlich zu der Stelle, wo der Wald an beiden Seiten lichter wurde. Er konnte den blassen Himmel zwischen den dunklen Bäumen sehen. Plötzlich wurde der dunkle Fluss mächtig und breit, denn er vereinigte sich mit dem Nachtwaldfluss, der rauschend herunter von den Haupttoren des königlichen Palastes kam. Auf dem Spiegel eines matten Wasserstreifs, der nicht länger überschattet war, tanzte der Widerschein von Wolken und Sternen. Die rauschenden Strudel des Nachtwaldflusses trieben die ganze Fassgesellschaft zum Nordufer, in das die Strömung im Lauf der Zeiten eine weite Bucht gefressen hatte. Diese Bucht hatte ein grob kiesiges Ufer mit überhängenden Rändern, ein herausspringendes Kapp aus hartem Fels versperrte das östliche Ende. Im seichten Ufersaum rollten die meisten Fässer auf Grund, während einige weiter ostwärts gegen den steinernen Damm rumpelten. Auf den Ufern aber hielten mehrere Elben Ausguck. Sie starkten und flößten die Fässer im seichten Wasser zusammen und nachdem alle ordentlich gezählt waren, wurden sie zusammengebunden, vertaut und bis zum Morgen liegen gelassen. Arme Zwerge! Bilbo indessen war jetzt nicht so schlecht dran. Er glitt von seinem Fass, watete zum Ufer und schlich sich zu einigen Hütten, die er nicht weit hinter dem Gestade des Flusses entdeckt hatte. Er würde es sich nicht zweimal überlegen, wenn er uneingeladen ein Nachtessen mitnehmen konnte, falls er dazu Gelegenheit fand. Lange genug war er gezwungen gewesen, sich auf diese Weise durchzuschlagen, und mittlerweile hatte er nur zu gut erfahren, was es heißt, wirklichen Hunger zu haben und nicht nur wählerisch vor den Leckerbissen seiner wohlgefüllten Speisekammer zu stehen. Bilbo hatte den Schein eines Feuers zwischen den Bäumen gesehen, und das gefiel ihm in seinen tropfenden, zerfetzten Kleidern, die ihm kalt und klamm am Leibe hingen. Es ist nicht erforderlich, euch viel von den Aufregungen dieser Nacht zu erzählen, denn wir sind nicht mehr allzu weit vom östlichen Endpunkt unserer Reise entfernt und damit stehen wir vor dem letzten und größten aller Abenteuer. Machen wir es also kurz. Mit Hilfe des Zauberringes ging zuerst natürlich alles gut, aber Bilbo verriet sich schließlich durch seine nassen Fußspuren und die Tropfen, die er überall, wo er ging und stand, hinterließ. Auch fing ihm die Nase an zu laufen und wo immer er sich versteckte, wurde er doch entdeckt, weil diese schrecklichen Explosionen seines mühsam unterdrückten Genieses ihn verrieten. Sehr bald war im Dorf am Fluss die Hölle los, aber Bilbo entkam in die Wälder und schleppte ein Laib Brot, eine Lederflasche Wein und eine Pastete mit. Nichts davon gehörte ihm. Den Rest der Nacht musste er nass, wie er war, und weit weg von einem Feuer verbringen. Aber er hatte eine Flasche, die ihm half, auch darüber hinwegzukommen. Und er duselte sogar ein bisschen auf einem Haufen trockener Blätter ein, obgleich es doch schon spät war im Jahr und die Nacht ungemütlich kühl. Mit einem besonders lauten Nieser wachte Bilbo wieder auf. Es war schon grau am Morgen und vom Fluss scholl fröhlicher Lärm herauf. Die Elben bauten ein Floß aus den Fässern und bald würden sie damit hinunter zur Seestadt fahren. Bilbo nieste noch einmal. Das Wasser tropfte nicht mehr von ihm herab, aber ihm war mächtig kalt. So rasch seine steifen Beine ihn trugen, rannte er zum Fluss hinunter und schaffte es gerade noch, in dem großen Durcheinander unbemerkt aufs Deck des Fässerfloßes zu springen. Glücklicherweise schien die Sonne noch nicht. Er warf also keinen peinlichen Schatten, und er war sehr dankbar, dass er eine ganze Weile nicht zu niesen brauchte. Es wurde mächtig mit Stangen im Fluss herumgewühlt. Die Elben, die im seichten Wasser standen, hieften an und schoben fort. Die Fässer, die man zusammengezurrt hatte, krachten und knirschten. »Das ist eine verteufelt schwere Ladung«, knurrten einige. »Die Fässer schwimmen viel zu tief. Manche sind bestimmt nicht leer. Wären sie am Tage angetrieben, so hätten wir jetzt mal hineingeschaut«, sagten sie. »Keine Zeit jetzt«, rief der Flößer, »stoßt ab!« Und so trieben sie schließlich davon, langsam zuerst, bis sie das Felsenkap passiert hatten, auf dem andere Elben standen, die sie mit langen Stangen abstießen. Als sie den Hauptstrom erreichten, eilten sie schneller und schneller den See zu. Sie waren den Verliesen des Königs entronnen und hatten den Nachtwald durchquert. Aber ob sie noch lebendig oder schon tot waren, das bleibt abzuwarten.